bist nicht allein. Du bist nicht allein. Und diese Freiheit, die ich mein, sind wir. Du bist nicht allein. Teil von